Mond schon. Das sind es, den Dschungel auf, will ich des Kitzers Sohn. Kaltes Blut sich an der Axt ergießt, sich langsam in das Reich der Erde frisst. Der neue Tag bricht an, langsam wie alles hell. Die Züge stehen bereit und die Weichen sind gestellt. Tausende der Deinen sind herzlich eingeladen, um die Fahrt Richtung Osten zu wagen. Dies ist am Ende, wir kommen nicht davon. Es ist der Auftakt zur Revolution, Revolution, Revolution. Das Leid rührt der Geige, der Tonkörper trägt. Leiden soll dir lange genug an dir gespielt. Berge von Leichen, die Türme